Bildung und Mindestqualifikation. Ein großer Teil derer, die sich nicht dauerhaft am Arbeitsmarkt etablieren können oder wollen, ist bereits im System der Bildung und Ausbildung gescheitert, und zwar aus ganz ähnlichen Gründen. Neben einem gewissen intellektuellen Potenzial sind nämlich die bereits aufgezählten Sekundärtugenden unbedingt vonnöten, wenn man eine Schulkarriere mit Erfolg abschließen will. Wer den Haupt- oder Realschulabschluss nicht schafft, scheitert ja nicht an der Matrizenrechnung, sondern am einfachen Dreisatz oder bestenfalls an den ungleichnamigen Brüchen. Und wer eine Lehre abbricht, dem mangelt es nicht selten an Pünktlichkeit und Sorgfalt, sowie an der Fähigkeit, eine stabile Arbeitsleistung zu erbringen. Nur selten stolpert er über die intellektuellen Voraussetzungen. Was in einer durchschnittlich bis zum 18. Lebensjahr laufenden Schullaufbahn versäumt wurde, kann im Arbeitsleben kaum noch aufgeholt werden. Vergleiche dazu Kapitel 6. Der ehemalige Arbeitsminister Scholz hat das beispielsweise im Sommer 2009 bitter beklagt. Zitat: Jedes Jahr verschwinden Tausende von Jugendlichen nach der Schule von unserem Radarschirm. Manche brechen ihre Ausbildung ab und leben von irgendwelchen Gelegenheitsjobs. Andere absolvieren eine Bildungsmaßnahme, tauchen aber in keiner Statistik auf und wir wissen nichts über sie. Es nutzt doch nichts, wenn Jugendliche mit 16 Jahren die Schule verlassen und wir sehen sie dann mit 22 Jahren ohne Ausbildung in einem Jobcenter wieder. Der Start ins Berufsleben ist die zentrale Station auf dem Lebensweg. Da dürfen wir niemanden allein lassen. 1,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren sind ohne Berufsausbildung. 15% dieser Altersklasse bleiben ohne Berufsabschluss. Wir müssen handeln. Schnell. Zitat Ende. Scholz forderte im Weiteren Verbesserungen in den Schulen und in der Berufsausbildung. Nur eines verschwieg er, nämlich, dass derjenige, der nicht viel Ehrgeiz hat, sich all diese Strapazen ersparen kann, weil er ja die Grundsicherung bekommt. Die politisch Verantwortlichen haben ganz offensichtlich nicht einkalkuliert, dass eine wachsende Gruppe von Menschen, gerade auch von jungen Menschen, ein Leben auf Hartz-IV-Niveau zum Ausgangspunkt ihrer Lebensplanung machen könnte und gar keine Veranlassung sieht, Ehrgeiz und Anstrengungsbereitschaft zu entwickeln. Den naheliegenden Gedanken, den Jugendlichen ein Leben auf Hartz-IV-Niveau zu verweigern, verwarf der Arbeitsminister. Er habe keine Sanktionen im Blick. Es ist zu vermuten, dass die betroffenen Jugendlichen über seine Appelle lachen, wenn sie überhaupt Kenntnis von ihnen bekommen. Das ist traurig, denn Scholz hat ja recht mit seiner Befürchtung, dass ein Jugendlicher, der mit 16 Jahren die Schule verlässt und keine Berufsausbildung durchläuft, in den nächsten 5 Lebensjahrzehnten immer wieder Kunde des Arbeitsministers sein wird.